Schließlich müssen Sie möglichst vollständig über alles Wissenswerte berichten. Das ist eine Forderung, die im Kriege natürlich nicht erfüllt werden kann. Denn es gibt gerade im Kriege viele Dinge, die man aus Gründen der Geheimhaltung vor dem Feinde nicht sagen darf. Das sind dann aber meistens gute Nachrichten. Und so kommt es, dass ein aktueller Nachrichtendienst im Kriege manchmal mit aller Vollständigkeit seinen Hörern die weniger günstigen und die schlechten Nachrichten übermitteln muss, während er gerade die guten im Interesse der besseren, die noch kommen sollen, nicht sagen darf.